Das slowakische Gedenkkomitee für den großen Führergenossen Kim Jong-il wurde am 21. November in Bratislava und das italienische Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il am 25. November in Rom gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unsterblichen Verdienste wie Gedenktreffen, Filmvorführung und Fotoausstellung zu organisieren. Und eine Veranstaltung für die Gründung des algerischen Gedenkkomitees für den Staatsführer Kim Jong-il fand am 22. November im algerischen Generalverband der Jugend statt. Außerdem bildeten der moldauische Songun-Jugendverband für das Studium der Zhuzhe-Ideologie und die moldauische Songun-Revolutionäre Antiimperialistische Gesellschaft für das Studium der Zhuzhe-Ideologie Buritones-Trobie am 23. November in der Stadt Tiraspol gemeinsam das Gedenkkomitee für den großen Führergenossen Kim Jong-il.